Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Zweites Buch, Barock und Rokoko. Vom 30-jährigen Krieg bis zum 7-jährigen Krieg. Willkommen zur 35. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Da ich die letzte Sendung buchstäblich im Alleingang bestritten habe, darf ich mir heute ein Moderationspäuschen gönnen und ohne Umschweife meine Gäste Michael Markovici und Isabella Gregor zu Wort kommen lassen. Der Colbertismus. Und doch war Colbert einer der größten Organisatoren des Jahrhunderts, dessen einzige Schuld es war, dass er die Irrtümer seiner Zeit auf grandiose Weise in die Realität übersetzt hat. Seine rastlose Tätigkeit umfasste alle Teile der Verwaltung. Er reformierte die Rechtspflege und das Steuerwesen, brachte die Handelsflotte und die Kriegsmarine auf eine gebietende Höhe, gründete die Akademie der Wissenschaften und die Bauakademie. Er richtete eine Sternwarte und einen botanischen Garten und schuf den Canal du Midi, den Atlantischen Ozean mit dem Mittelmeer verbindet. Seine bedeutendste Leistung aber war das von ihm geschaffene Wirtschaftssystem, das unter dem Namen Merkantilismus das ganze Zeitalter beherrschte und dessen Prinzipien so sehr sein geistiges Eigentum waren, dass man es oft schlechthin als Colbertismus bezeichnet hat. Der Merkantilismus geht von dem Grundsatz aus, dass der Reichtum eines Landes in seinem Vorrat an Edelmetall bestehe und man daher bestrebt sein müsse, so viel wie möglich davon hereinzubekommen und so wenig wie möglich davon abzugeben. Dies ist die Theorie von der aktiven Handelsbilanz. Rohstoffe sollen tunlichst im Lande bleiben, weil sie ein Kapital darstellen. Industrieprodukte dagegen tunlichst exportiert werden, weil man an ihnen verdient. Das Eindringen fremder Industrieerzeugnisse aber soll verhindert oder doch möglichst erschwert werden. Also hohe Ausfuhrzölle auf Rohmaterialien, hohe Einfuhrzölle auf Fertigfabrikate. In der Verfolgung dieser Prinzipien wurden die Kolonien zu bloßen Konsumenten herabgedrückt. Man verbot ihnen den selbstständigen Handel und jegliche Warenerzeugung und drängte ihnen im Austausch gegen ihre Rohstoffe, die sie nirgend anders hin liefern durften, die eigenen Industrieprodukte auf. Im Mutterland wurde umgekehrt die Manufakturen mit allen erdenklichen Mitteln unterstützt. Durch Exportprämien, Monopole, Steuerbefreiungen, unverzinsliche Staatsdarlehen, unentgeltliche Bauplätze, Verleihung des Adels an rührige Unternehmer und ähnliche Begünstigungen. So entstanden in Frankreich unter staatlicher Fürsorge und Beaufsichtigung eine Reihe blühender Industrien, die halb Europa versorgten. Die Hauptspezialitäten waren Seidenstoffe, Spitzen, Tapeten, Galanteriewaren und überhaupt Modeartikel aller Art. Ziermöbel, Kleider, Perücken, Parfums. Man suchte auch fleißig, bei den anderen Nationen zu lernen und betrieb die Strumpfwirkerei nach englischem, die Blechwarenerzeugung nach deutschem, die Spiegelfabrikation nach venezianischem und die Tuchmacherei nach holländischem Muster. Das logische Korrelat zur möglichen Abschließung nach außen war die Aufhebung der Binnenzölle, die Colbert zum großen Teil durchgesetzt hat und die allein genügt hätte, Frankreich einen wirtschaftlichen Vorsprung vor Deutschland zu verschaffen. Um den Gewerbefleiß möglichst rege zu erhalten, richtete er auch sein Augenmerk auf Erhöhung der Arbeitszeit, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch polizeiliche Maßnahmen gegen Bettler und Vagabunden, Vermehrung der Bevölkerung durch Prämien für Kinderreiche und besondere Steuern für Unverehelichte und Versorgung des Landes mit geschickten Arbeitern, indem er deren Auswanderung verbot, deren Einwanderung begünstigte. Der Merkantilismus gelangte, indem er das System der staatlichen Bevormundung immer starrer und einseitiger ausbaute, später zu den absonderlichsten Praktiken. Er organisierte den Schmuggel, um mehr Waren ins Ausland abzusetzen, versuchte die Löhne künstlich niedrig zu halten und wurde überhaupt zu einer lästigen und nicht selten lächerlichen Tyrannei. Friedrich Wilhelm I. verbot die Holzschuhe, um die Ledermanufaktur zu heben. Friedrich der Große bestellte eigene Kaffeeriecher, die überall herumschnüffeln mussten, ob sich jemand gegen das Staatsmonopol des Kaffeebrennens vergehe. Und unter Friedrich dem Ersten gab es sogar ein Schweineborstenmonopol, wonach jeder Besitzer von Schweinen verpflichtet war, deren Haare alljährlich um Johanni an die Behörde abzuliefern. Schon John Locke hat sich gegen diesen Wohlfahrtsstaat gewendet, weil er die Freiheit des Individuums beeinträchtige, während doch die Menschen den Staatsvertrag nur zur Sicherung ihrer von Natur aus unzerstörbaren Rechte auf Freiheit geschlossen hätten. Man muss allerdings bedenken, dass damals alle Staaten Europas noch vorwiegend Agrarländer waren, fast den ganzen Getreidebedarf selber deckten und die wichtigsten Verarbeitungsstoffe wie Wolle, Seide, Flachs in genügender Menge im eigenen Lande hervorbrachten und dass Colbert sich, wie er selbst sagte, seine Maßnahmen nur als Krücken dachte, an denen man lernen solle, so bald wie möglich die eigenen Füße zu gebrauchen. Aber die Krücken blieben nicht einmal Krücken, sondern wurden zu unerträglichen Stelzen und das Endresultat des Colbertismus war nach einer anfänglichen kurzen Scheinblüte Verschuldung und Elend. Die aktive Handelsbilanz bot eine große theoretische Befriedigung, aber die Masse hungerte dabei. Der Staat Ludwigs des 14. war buchstäblich zum Leviathan geworden. Die Kriege dienten, selbst wenn sie siegreich waren, nicht dem Volkswohl und der großzügige Export bereicherte nur eine kleine Oberschicht. Die deduktive Methode, die es unternimmt, aus einigen wenigen Axiomen ein Weltsystem aufzubauen und mit einer abstrakten Formel die Wirklichkeit zu vergewaltigen, hat auch auf dem Gebiet der Wissenschaft ihren Glanz und ihre Ohnmacht enthüllt. Dramatische Kristallographie. Es ist aber ein wirklicher Ruhm Ludwigs des 14., dass er sich nicht damit begnügt hat, Kriege zu führen und Hof zu halten, sondern auch den höheren Ehrgeiz hatte, seine Regierungszeit zu einer goldenen Ära der Kunst zu machen. Man hat ihn daher gerne mit Augustus verglichen, was in gewisser Beziehung zutreffend, aber lange nicht so schmeichelhaft war, wie seine Zeitgenossen glaubten. Denn was unter ihm entstand, war in der Tat nicht mehr als eine prunkvoll arrangierte und geschmackvoll vergoldete Hofkunst und raffinierte Artistik, in der die Etikette die Fantasie erwürgt. Ihr großer Zeremonienmeister war Nicolas Boileau, der Legislateur du Goût, der ebenso diktatorisch festsetzte, was und wie man zu dichten habe, wie die Académie Française den Umgang und Gebrauch des Wortschatzes bestimmt hatte. Den Ausgangspunkt seiner Ästhetik bildet wiederum die kartesianische clara et distincta perceptio. Was nicht klar und deutlich ist, ist auch nicht schön. Die erhellende und ordnende Vernunft ist auch die Gesetzgeberin der Poesie. Tout doit tendre au bon sens. Die Kunst hat bei Boileau dasselbe Ziel wie die Philosophie bei Descartes. La vérité. Der oberste Leitsatz seiner Poetik lautet Rien n'est beau que le vrai. Auch Nicole, ein namhaftes Mitglied des Port Royal, bezeichnet als die drei künstlerischen Grundprinzipien Ratio, Natura, Veritas. Dies klingt ganz naturalistisch und war doch das völlige Gegenteil davon. Wir stoßen hier wieder einmal auf die Erkenntnis, wie problematisch der Begriff des Naturalismus ist. Die Künstler des Grand Siècle erblickten in ihren Schöpfungen einen Sieg der Natur, während diese doch eine ebenso sublime wie absurde Vergewaltigung der Natur darstellen. Das Rätsel löst sich aber sehr leicht, wenn wir uns daran erinnern, dass sie eben Kartesianer waren. Sie setzten Natur gleich Vernunft. Diese Prämisse eingeräumt, waren ihre Werke wirklich die natürlichsten, die man bisher erblickt hatte, denn sie waren die vernünftigsten. Unter Wahrheit verstanden sie nicht Übereinstimmung mit der Erfahrung, sondern Übereinstimmung mit der Logik. Diese gibt die Gesetze des Lebens, des Schauens, des Gestaltens. Wer sie befolgt, handelt natürlich. Aus dieser Geisteshaltung ergibt sich das Ideal des Grand Facile, des großartig Einfachen, wie Fénelon es aufgestellt hat. Der Schwan von Cambrai und Verfasser der Aventure du Télémaque, die bezeichnenderweise für das größte Epos der Zeit, ja der Welt galten, obgleich sie ein ausgesprochenes Lehrgedicht sind, geschrieben zur Unterweisung des Herzogs von Burgund in den Pflichten und Aufgaben eines Herrschers. Aus der Forderung der leichten Überschaubarkeit flossen auch ganz von selber die irrtümlich aus Aristoteles hergeleiteten drei Einheiten. Hier bildet gewissermaßen die Einheit des Orts die Ordinate, die Einheit der Zeit die Abszisse und die Einheit der Handlung eine ideale Kurve. Ferner müssen, da überall die Raison herrscht, auch die Leidenschaften gemäßigt und zivilisiert, überhaupt alle Äußerungen einer ungebundenen, elementaren Vitalität vermieden und auch die extremsten Situationen mit Verstand und Anstand bewältigt werden. Noch im Sterben wissen die Helden der Tragödie, was sie sich, dem Hof und Descartes schuldig sind. Die Vorgänge entwickeln sich nicht in wilden Eruptionen und plötzlichen Sprüngen wie bei Shakespeare, der ein Barbar ist, sondern wie die Glieder eines Kettenschlusses oder die Kolonnen einer Gleichung. Diese Dichter sind in ihrer Darstellung vorzügliche Kristallographen, niemals Mineralogen. Wir erfahren sehr erschöpfend und anschaulich genau und übersichtlich die allgemeine Formensprache der Dinge, aber nicht über ihren Härtegrad, ihre Farbe, ihren Glanz, ihre Dichtigkeit, ihr Vorkommen, ihre Abweichung vom Modell, kurz über ihre Individualität. Der Hofnarr des Zeitgeists. Le Grand Corneille ist noch der Dichter der Fronde. Heldisch, kühn, bisweilen fast heiß, aber dabei doch schon Akademiker, Raisonneur. Seine Ethik ist ein erhabener Stoizismus, der im Sieg des Menschen über sich selbst und in der Aufopferung des Individuums für eine Idee, die meistens der Staatswoll ist, seine höchste Befriedigung findet. In seiner Abhandlung über die Passionen bezeichnet Descartes als die höchste Tugend gleichsam den Schlüssel aller Tugenden und das Hauptmittel gegen den Taumel der Leidenschaften. Die großherzige Gesinnung, la magnanimité oder générosité, dies ist auch der eigentliche Held in den Trauerspielen Corneille. Wollte man die drei großen Dramatiker jenes Zeitalters mit den drei großen griechischen Tragikern vergleichen, wobei natürlich nicht die dichterische Qualität, sondern nur das gegenseitige Verhältnis in Parallele gestellt werden soll, so würde dem in mancher Beziehung noch archaischen Corneille Aeschylos entsprechen, dem weiblichen und differenzierteren Racine Sophokles, dem problematischen und seelenkundigen Molière aber Euripides, das fast ebenfalls ein Komödiendichter war und einen ebenso zähen und vergeblichen Kampf gegen die ihm aufgezwungene Theaterform geführt hat. Denn die demokratischen und skeptischen Griechen um Perikles waren in Fragen der äußeren Form ebenso unerbittlich konservativ wie die aristokratischen und dogmatischen Franzosen um Ludwig XIV. Euripides, der reiche, müde Erbe seiner Kultur, die in Lebensweisheit, Ausdruckstechnik, Kunst des Sehens und Hörens nahezu bis an die letzten Grenzen gelangt war, sah sich genötigt, seine psychologischen Differentialkalküle mit äußeren Mitteln zur Darstellung zu bringen, die für einen Indianertanz oder einen Dorfzirkus gerade noch fein genug gewesen wären. Und Molières zappelnde Lebendigkeit, misanthropische Zerrissenheit und opalisierende Laune wurde in einen langweiligen, vergoldeten Salon gesperrt, unter Menschen, deren höchster Ehrgeiz es war, das Aussehen und Gefühlsleben einer Drahtpuppe zu erlangen. Darum ist Molière, obgleich scheinbar der Lustigmacher unter den dreien, in Wahrheit die tragische Figur unter ihnen. Dass er auch der Größte war, hatten schon einige seiner urteilsfähigsten Zeitgenossen erkannt. Als Boileau von Ludwig XIV. Gefragt wurde, wer der wertvollste Dichter des Zeitalters sei, antwortete er, »Majestät, das ist Monsieur Molière.« »Das hätte ich nicht gedacht«, erwiderte der König, »aber Sie müssen es ja besser wissen.« Strindberg sagt im Nachwort zu Fräulein Julie, »Die Lust, die Menschen einfach zu sehen, ist noch bei dem großen Molière vorhanden. Harpagon ist nur geizig, obwohl Harpagon nicht bloß ein Geizgraben, sondern auch ein ausgezeichneter Financier hätte sein können, ein prächtiger Vater, ein gutes Gemeindemitglied. Wiewohl diese Kritik im Prinzip vollkommen recht hat, tut sie Molière dennoch Unrecht, indem sie übersieht, dass dieser gar nichts anderes geben durfte als die Gleichung des Geizigen, des Hypochonders, des Heuchlers, des Parvenus, der frechen Kammerzofe, des treuen Liebhabers. Er musste mit Schablonen malen, weil es die Kundschaft so wünschte, und es ist doppelt bewundernswert, dass er mit dieser groben und geistlosen Technik so abwechslungsreiche und pikante, originelle und lebenssprühende Muster zustande brachte. Er musste seine chaotische Zwiespältigkeit und Unruhe in Gestalten ausleben, die uns heute in ihrer künstlichen Primitivität gespenstisch anmuten. Denn er war der Hans Wurst eines großen Herrn, eines noch mächtigeren, selbstherrlichen und eigensinnigeren, als es selbst Ludwig XIV. War. Er war der Hofnarr des Zeitgeists. Er war aber doch noch etwas mehr, nämlich ein moralischer Gesetzgeber, wenn auch nur versteckt und sozusagen anonym. Dies ist im Grunde die Mission jedes genialen Komödiendichters. Sie ist von Shakespeare so gut erfüllt worden wie von Shaw, von Ibsen so gut wie von Nestroy. Sie alle waren heimliche Lehrer der Sittlichkeit und Sitte. Malerei und Dekoration. Auch die Maler waren von kartesianischen Prinzipien erfüllt. Poussin sogar so sehr, dass er selbst seinen Zeitgenossen zu streng erschien. Es ist charakteristisch für ihn, dass er sich an den antiken Reliefs zum Zeichner gebildet hat. Seine Figuren haben nur typische Gesichter. Sie sind bloße Gattungsexemplare, wie die Pflanzen in einem Herbarium. Man hat im Gegensatz zu so vielen Gestalten der Renaissance-Kunst bei keiner von ihnen den Eindruck persönlicher Bekanntschaft. Poussin war ein gelehrter Maler, ein genauer Kenner des Altertums. Er hat das große Verdienst, die Landschaft ins Bild gebracht zu haben, aber er tat es als Archäologe. Was er malt, ist immer eine antike Gegend. Während auf der Bühne die toten Römer im Reifrock und Perücke auftreten, trägt auf der Leinwand die lebende Natur Toga und Couturen. Beides Äußerungen eines modischen Klassizismus, nur mit entgegengesetzten Vorzeichen. Alles ist bei Poussin mathematisch gesehen. Die Bäume mit ihren wunderbar feinen, aber geometrischen Silhouetten, die Felsen mit ihren prachtvollen, klaren und harmonischen, aber wie nach Kristallsystemen gebildeten Kanten und Flächen, die kreisrunden Seen, die scharf gewinkelten Bergzüge, die ebenmäßigen Wolken und die Linien des menschlichen Körpers, die in ihrer systematischen Anordnung ein kunstvolles Ornament bilden. Aber bei alledem war er merkwürdigerweise doch ein gewaltiger Meister der Stimmung, ein echter Barockmaler und der stärkste Wegbereiter der subtilen Kunst Claude Lorrains, des Virtuosen, der Lichtbehandlung und des Vordergrunds. Bei diesem ist die Natur wirkliche Natur, aber er malt sie nur in ihren domestizierten, wohlerzogenen, salonfähigen Momenten. Sie ist niemals wild und ungebärdig. Sie vergisst sich nie so weit, überlebensgroß zu werden, zu kochen oder zu brüllen. Es ist jener Grad von Natur, der mit der Raison und der Hofsitte noch vereinbar ist. Rigaud wiederum ist gleichsam der Hofmeister und Obergarderobier des Zeitalters. Er malt die Menschen in der richtigen Art des Gesichtsausdrucks und der Körperhaltung, der Haartracht und Bekleidung. So haben sie zu stehen, zu lehnen, zu sitzen, die Hand auszustrecken, den Degen zu halten, den Mantel zu raffen, effektvoll und maßvoll, mit Majestät und Selbstzucht. Selbstherrscher im doppelten Sinne des Wortes, jeder ein kleiner Louis XIV. Die Palastbauten tragen eine ganz ähnliche Physiognomie. Sie wirken nach außen nur imposant und distanzierend, die Königspose markierend und machen in ihrer hochmütigen Einfachheit einen fast dürftigen Eindruck. Die Fassade ist schmucklos gehalten, weil sie sich dem gemeinen Volke zeigt. Die Innenräume aber waren von verschwenderischer Pracht. Die Fußböden waren kunstvoll parkettiert, die Plafonds mit erlesenen Malereien bedeckt. Von den Wänden strahlte kostbarer, farbiger Marmor, reichster Stuck, Samt und Brokat, Silber und Bronze und vor allem Gold, das Symbol der Sonne. Mächtige Spiegel vervielfachten den Glanz. André-Charles Boulez, Ebeniste du Roi, füllte die Säle mit konsolistischen Guéridons für Armleuchter und Ebenholzmöbeln, die mit Marqueterie arbeiten, Einlagen aus Metall, Schildpatt, Perlmutter und Elfenbein geschmückt waren. Die Manufacture Royale des de Meubles de la Couronne in Paris entwickelt sich unter der Leitung des Hofmeilers Lebrun zu einer Musterfabrik für Kunsttischlerwaren. 1680 erfand Jacquin ein Verfahren zur Erzeugung künstlicher Perlen, die nun weiteste Verwendung fanden. Den ausgedehnten Parkanlagen wurden durch marmorne Hermen, Tritonen, Najaden, Atlanten, Weltkugeln ein stolzes Aussehen verliehen. Brausende Kaskaden stürzten über die breiten Steintreppen. Die Bäume und Hecken erhielten die Form von Vasen, Prismen, Pyramiden, Tiersilhouetten und bildeten manchmal förmliche Zimmer. Es ist übrigens nicht uninteressant, dass schon damals die Ascenseurs erfunden waren, die ungefähr unseren heutigen Lifts entsprachen, aber nur in den großen Palais benutzt wurden. Hier zeigt sich ein einschneidender Unterschied zwischen der damaligen und der heutigen Kultur. Sie war im Innersten unsozial. Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, dass eine neue praktische Erfindung zu etwas anderem dienen könne als zur Bequemlichkeit einer höchsten Oberschicht. Lully. Die Musik stellte sich vorwiegend in den Dienst des Theaters. Jean-Baptiste Lully, ein Florentiner, der eigentlich Lully hieß, ist der Schöpfer der Tragédie-Lyrique, der großen Oper. Sein Textdichter war Philippe Quinault, der in seiner Verskunst über die großen Tragiker gestellt wurde. Lully verstand es, die Oper förmlich für sich zu monopolisieren, indem er einen königlichen Erlass erwirkte, der allen Theatern außer dem seinigen verbot, mehr als 2 Sänger und 6 Streichinstrumente zu halten, und war nicht bloß Komponist, sondern auch Intendant, Dirigent, Vortragsmeister und Regisseur und überhaupt ein von seiner Kunst Besessener, der sogar an seiner Theaterleidenschaft starb, indem er bei einer Aufführung mit dem Rohrstock so wütend den Takt stampfte, dass er sich eine tödliche Verletzung am Fuß zuzog. Er brachte den Chor, der zu einer bloßen Staffage herabgesunken war, wieder zu voller Geltung und verlieh dem rhythmischen Element den Primat vor dem melodischen. Die Musik will bei ihm nur die Wirkung des Worts verstärken und gefühlsmäßig bereichern und vertiefen. Seine Kunst ist Deklamation und Rhetorik in schönster und korrektester Form. Das vollkommenste Gegenstück zu Corneille und Racine, mit denen sie in bewusst und erfolgreiche Konkurrenz tritt, und arbeitet im Grund rein rezitatorisch, ohne Koloraturen, ohne eigentliche Arien. Dagegen mit großartiger Ausstattung durch Szenerie, Ballette, Aufzüge, vielstimmige Frauen- und Männerchöre, auch hinter der Szene musikalische Schilderungen von Seestürmen, Schlachten, Gewittern, Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Höllenschrecken, ist schon die Tragödie-Klassik, eine Art Musik, ganz vom Rhythmus durchströmt, getragen und geknechtet, so zeigt sich hier der Stil wieder des Zeitalters auf seinem Gipfelpunkt. Alles ist erfüllt von strenger Ordnung und Klarheit, Klangfülle und Klangreinheit, lichtvoller, angenehmer, fallender Kadenz. Die Musik musste es naturgemäß am vollkommensten gelingen, sich ganz zu mathematisieren, mit dem kartesianischen Geiste der Symmetrie zu erfüllen. Michael, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst einmal. Gerne. Hast du zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Sagen wir so, ich habe das, ich würde sagen, vor 20 Jahren oder vielleicht sogar über 20 Jahren habe ich das Buch tatsächlich gelesen. Und es ist, ich glaube, in den 20 Jahren das längste Buch geblieben, das ich gelesen habe. Insofern habe ich einen persönlichen Bezug, weil ich keinem anderen Autor so viel Zeit geschenkt habe, ja. Du hast in deinem Leben die Wirtschaft in ihren Höhen und Tiefen erlebt. Eingangs hast du einen Abschnitt über den Merkantilismus zu lesen gehabt. Wie ist es dir dabei gegangen bei Friedells Darstellung? Naja, ich habe immer noch einen sagen wir, positiven Zugang zur Wirtschaft, ja, und zur vielleicht der heutigen Form des Merkantilismus. Ja. Ich habe ein größeres Unternehmen gehabt, bin nach 20 Jahren Selbstständigkeit, habe ich einen Konkurs produziert, ja, in diesem Unternehmen. Das ist natürlich eine Erfahrung, die man nicht unbedingt machen muss, aber die ganz interessant ist, muss man auch sagen, ja, wenn einem nicht das Geld das Allerliebste ist, ja, das ist man los in der Regel danach. Aber ich bin nach wie vor optimistisch und das ist weiterhin, also neben der Kunst, die ich betreibe, ist das immer noch mein Ding. Du hast in deiner Kunst immer sehr stark und sehr oft wirtschaftliche Themen aufgegriffen. Ja. Friedell sieht die Wirtschaft als grundlegendste, aber gleichzeitig auch niederste Kulturform an. Wie würdest du das sehen? Ja, ich denke, ich meine, Wirtschaft ist heute so ein übergreifendes Ding geworden, nicht? Ich meine, es gibt ja kaum irgendeinen Zweig, auch in der Kulturbetrieb eben, der sich dem entziehen kann. Und alles ist heute davon geprägt, etwas zu produzieren, wovon man letztlich leben kann oder was sich rechnet oder wofür heutzutage eben ein Sponsor, so wie früher der Hof, bereit ist zu bezahlen. Insofern würde ich sagen, es lässt sich jetzt gar nicht mehr einordnen, ob das jetzt eine hohe oder eine niedrige Kunst ist. Es gibt ja so viele Ausformungen. Es ist allgegenwärtig eigentlich. In einem deiner künstlerisch-wirtschaftlichen Experimente hast du Ratten zu Tradern ausgebildet, in mehreren Generationen. Und sie hatten unterm Strich eigentlich keine schlechteren Erfolge als ihre menschlichen Berufskollegen und Kolleginnen. Gibt es da, glaube ich, nicht so viele in der Szene, oder? Gibt es auch, ja. Die Ratten haben die Aufgabe gehabt, Muster zu erkennen in den Börsenkursen. Ich habe die Börsenkurse zu Musik verwandelt, also zu kurzen Musikstücken. Die Ratten haben diese Musik angehört und haben dann die Wahl gehabt, zu entscheiden, ob man verkaufen oder kaufen soll. Also haben zwei verschiedene Knöpfe gehabt und wurden dann mit historischen Kursen sozusagen trainiert, wurden belohnt oder bestraft Und nachher haben wir sie mit aktuellen Kursen gefüttert und im Prinzip haben sie ähnliche Erfolge gehabt wie der durchschnittliche Trader. Ja. Also ein bisschen was über 50%. Ich meine, viel mehr bringt letztlich keiner zahm mehr. Das heißt, wenn jemand mehr als 10% Rendite verspricht, dann hat man dem sowieso mit angemessenem Misstrauen zu begegnen. Naja, das kann man so nicht sagen, es kommt darauf an, um was für Werte hier zugrunde liegen. Aber die Treffsicherheit herauszufinden, welche Aktie oder welche Immobilie oder welcher Marktplatz überdurchschnittlich sich entwickeln wird gegenüber den anderen, hier ist es einfach schwierig, eine Prognose zu treffen in die Zukunft hinein. Die wird einfach immer 50-50 sein. Entscheidend ist mehr, was man nachher damit tut, ob man dann an seiner vielleicht falschen Entscheidung festhält oder ob man rechtzeitig erkennt, dass man falsch liegt und wieder aussteigt. Das ist entscheidender. Aber die Zukunft voraussagen ist ein schwieriges Geschäft. Ja. Ein weiteres Projekt war das Buch, das du für 100 Menschen drucken hast lassen, deren Kreditkartennummern du mit einem Domänennamen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, gemeinsam erworben hast. Ja. Das Buch hieß auf Deutsch übersetzt, wie ich ihre Kreditkarte benutzte, um im Internet zu zahlen. Du hast tatsächlich 9,90 Dollar, glaube ich, dann abgebucht ja. Von den Konten und den Menschen die Bücher zugeschickt. Ja. Da gab es ganz unterschiedliche Reaktionen. Ich habe ein Projekt im Internet gekauft, wo der Vorbesitzer fast 14.000 Kreditkartennummern in einer Datei hatte und die mir halt übergeben hat. Und Großteil, also ich würde sagen 7.000, 8.000 waren noch aktuell, also gültig. Und da ist mir halt die Idee gekommen, dass ich mir gedacht habe, okay, es ist eigentlich einerseits arg, nicht? Ich meine, ich kaufe da 7.000 oder 8.000 gültige Kreditkartennummern, ich könnte jetzt hergehen und abbuchen. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, ich meine, ich bin ja hemmungslos, was die Verwendung von meinen Kreditkarten, also als ich noch welche hatte, habe ich nie Angst gehabt. Ja? Und weil ich weiß, ich kann immer alles zurückbuchen. Also die sozusagen das Drama, das darum gemacht wird, es könnte etwas Falsches abgebucht werden, ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ich habe also mir da 100 Leute herausgesucht, die habe ich mir natürlich über Facebook und Google und so weiter, habe ich mir schon die richtigen ausgesucht. Ja. Und die meisten waren dann auch positiv überrascht und haben es irgendwie lustig gefunden, aber ich habe auch ein paar Rechtsanwaltsbriefe bekommen, was zum Teil unangenehm war. Es hat mich dann doch einiges an Geld gekostet, auch wieder die Probleme loszuwerden. Ja. Was ja wohl einkalkuliert gewesen sein dürfte. Ja, es war ein bisschen teurer als kalkuliert, muss ich sagen. Ja. Es waren schon ein paar unangenehme Kunden dabei, obwohl ich so. Und das hat auch gezeigt, dass es nicht so einfach ist, einzuschätzen, wer ein angenehmer Kunde ist und welcher nicht, aufgrund seines Berufs und seiner Freunde auf Facebook. So einfach ist es nicht. Das Lustige ist, der Mensch hat ja dort einen Service angeboten, zur Freischaltung, um Videos runterzuladen und hat nichts anderes getan, als von Leuten eine Kreditkarte zur Altersverifikation zu verlangen und hat sich gedacht, naja, man weiß nie, speichert die Karten einfach mit. Aber letztlich, ich glaube, wie gesagt, ich meine, es haben auch viele einfach zurückgebucht. Manche haben es lustig gefunden, haben es dann trotzdem einfach zurückbuchen lassen und ich meine, das war's. Also ich würde sagen, es hat niemand einen Schaden daraus gehabt. Ja, ich finde es immer wieder interessant, mit welcher Freude und wie unbedacht Menschen ihre Daten zum Markte tragen. Also manchmal denke ich mir, wenn man ein E-Mail ausschickt, bitte schreib deine Kreditkartennummer auf den nächsten Laternenpfahl, werden sich auch noch Menschen finden, die das tun. Ja, ich meine, wir haben. Ich betreibe bei einem anderen Projekt verschiedene Webseiten und da ist es auch so, dass die Leute eigentlich ein gewisses Mitteilungsbedürfnis haben und Daten sehr gerne zur Verfügung stellen. Ja. Ich meine, es ist halt die Frage, inwieweit ihnen das schadet, aber die Leute sind sehr offen und auf x-beliebigen Seiten sind sie bereit, also wirklich über ihre Personen auch über emotionale Dinge Auskunft zu geben. Ich habe mir schon das nächste Projekt überlegt, aber wir noch schauen, was da kommt. Ja. Noch nichts verraten. La Rochefoucauld. Wenn man das Zeitalter Ludwigs des 14. nur nach seinen Opern und Trauerspielen, Bauten und Gemälden, Abhandlungen und Predigten beurteilen wollte, so müsste man zu der Ansicht gelangen, dass damals eine Menschheit von grandiosen, aber langweiligen, überlebensgroßen, aber seelenlosen Heroen über die Erde geschritten sei. Wie sie wirklich waren, erfährt man nur aus der Kunst und Literatur zweiter Garnitur, aus Karikaturen, Flugschriften und Satiren, Memoiren, Anekdoten und Aphorismen. Dies war nur eine natürliche Folge der damals herrschenden Weltanschauung. Da die ausschließliche Tätigkeit der menschlichen Seele nach Descartes im Denken besteht, ihr wahres Leben sich aber gerade in jenen Regungen zeigt, die entweder mit der reinen Verstandestätigkeit gar nichts zu tun haben oder zu ihr im Widerspruch stehen, so vermochte dieses Zeitalter in seinen großen repräsentativen Schöpfungen keine Psychologie zu entwickeln. Sie war sozusagen offiziell verboten und konnte höchstens als Konterbande eingeschmuggelt werden unter der harmlosen Emballage der losen Gelegenheitsbetrachtung und unverbindlichen Privatliebhaberei. Sie wurde zum Wirkungsfeld einiger bewundernswerter Dilettanten, deren Werke bis zum heutigen Tage lebendig geblieben sind. Jedermann kennt die Porträts La Bruyères, die Erinnerungen des Herzogs von Saint-Simon, die Briefe der Madame de Sévigné. Wir wollen aus der Fülle dieser Äußerungen echten Lebens nur eine einzige herausgreifen, die für alle spricht. Die Maximen des Herzogs von La Rochefoucauld. La Rochefoucauld ist der erste wirkliche Aphoristiker der Neuzeit. Seine kurzen Sätze sind komprimierte moralische und psychologische Abhandlungen. Der Esprit géométrique lebt auch in ihnen, in ihren messerscharfen Antithesen, ihrer kristallographischen Schreibweise. Daneben ist er Weltmann, Salonmensch, schon in seinem Stil. Seine Aperçus sind nicht bloß geistreich, sondern auch angenehm, anmutig, elegant, wie wohlriechende Tropfen eines erlesenen Parfums. Sie sind der starke Extrakt aus dem Duft, den viele tausend kleine Lebenserfahrungen hinterlassen haben. Sein philosophisches System ist sehr einfach. Wie die Psychoanalyse alles sexuell erklärt, so führt er alle menschlichen Handlungen auf einen einzigen Grundtrieb zurück. Die Eitelkeit. Oder Eigenliebe. L'orgueil. La vanité. L'amour propre. So viele Entdeckungen man auch im Reich der Eigenliebe gemacht hat, es bleiben darin doch viele unbekannte Länder. Die Selbstsucht spricht alle Sprachen und spielt alle Rollen, selbst die der Selbstlosigkeit. Auch die Tugend käme nicht so weit, wenn ihr nicht die Eitelkeit Gesellschaft leistete. Indem er nun überall nach dem geheimen Bodensatz von Eitelkeit forscht, gelingt es ihm, sie in ihren letzten Schlupfwinkeln aufzustöbern und in ihren zartesten Nuancen festzuhalten. Man redet immer noch lieber Böses von sich als gar nichts. Lob ablehnen heißt, zweimal gelobt werden wollen. Wir verzeihen oft denen, die uns langweilen, aber niemals denen, die wir langweilen. Ob die Philosophen dem Leben mit Liebe oder mit Gleichgültigkeit gegenüberstanden, es war beides nichts als eine Geschmacksrichtung ihrer Eitelkeit. Auch die Tugend ist nur eine Form des Lasters. Die Tugenden verlieren sich in der Selbstsucht wie die Flüsse im Meer. Wir werden oft nur deshalb verhindert, uns einem einzelnen Laster hinzugeben, weil wir deren mehrere haben. Wenn die Laster uns verlassen, so schmeicheln wir uns mit dem Glauben, dass wir sie verlassen. Alte Leute geben gute Lehren, um sich darüber zu trösten, dass sie nicht mehr imstande sind, schlechte Beispiele zu geben. Die Laster sind eine Ingredienz der Tugenden, wie die Gifte eine Ingredienz der Heilmittel. Die Klugheit mischt und mildert sie und verwendet sie mit Nutzen gegen die Übel des Lebens. Beurteilt man die Liebe nach der Mehrzahl ihrer Wirkungen, so ähnelt sie mehr dem Hass als der Freundschaft. Denn mit der wahren Liebe ist es wie mit den Geistererscheinungen. Alle Welt spricht von ihnen, aber die wenigsten haben sie gesehen. Gleichwohl ist La Rochefoucauld kein Zyniker, sondern ein Skeptiker. Voll geheimer Herzensregungen, der überzeugt ist, dass der Esprit nicht lange die Rolle des Gemüts spielen kann und die wahre Politesse de l'Esprit darauf beruht, Nobles und Zartes zu denken. Dass List und Verrat nur aus Mangel an Gewandtheit entspringen und das sicherste Mittel, betrogen zu werden, darin besteht, sich für gerissener zu halten als die anderen. Eine große Anzahl seiner Bonmots atmet die höchste Delikatesse, zum Beispiel: Es ist eine größere Schande, seinen Freunden zu misstrauen, als von ihnen betrogen zu werden. Zu große Hast, eine Schuld abzutragen, ist eine Art Undankbarkeit. Wir trösten uns leicht über das Unglück unserer Freunde, wenn es uns Gelegenheit gibt, ihnen unsere Liebe zu zeigen. In dieser Mischung aus Frivolität und Edelmut, schroffstem Materialismus und empfindlichstem Takt ist er die feinste Blüte der gesamten Geistesflora, die um Ludwig XIV. Aufschoss. In dem Ausspruch »Lächerlichkeit schändet mehr als Schande« spiegelt sich die ganze Welt von Versailles mit ihren Lichtern und Schatten. Und einmal hat er die Summe dieser Kultur gezogen, als er sagte: »In jedem Stande nimmt jeder eine bestimmte Miene und Haltung an, um das zu scheinen, wofür er angesehen werden will. Also kann man sagen, dass die Welt aus lauter Minen besteht.« In der Tat, in dieser Menschheit suchen wir vergeblich nach Gesichtern und Gebärden. Überall stoßen wir nur auf Minen und Gesten. Die Allonge. Das Kostüm des Zeitalters bringt dies deutlich zum Ausdruck. Es ist eine ausschließliche Salontracht, auf dauernde Repräsentation, Parade und Pose berechnet. Das Wams verschwindet unter dem Juste au corps, einem reich gestickten Galarock mit weiten Ärmeln, langen Aufschlägen und riesigen Knöpfen, der bis zum Knie reicht. Das Damenkleid ist die große Robe mit der Schnürbrust, der Schleppe, deren Länge je nach dem Range 2 bis 13 Meter betrug, und dem Cul de Paris, der durch Auspolsterung eine abnorme Entwicklung des Gesäßes vortäuscht. Der Stiefel weicht dem Schnallenschuh, der Handschuh aus feinem weißen Leder wird für beide Geschlechter unerlässlich. Das Hauptstück der äußeren Erscheinung aber bildete die Allonge oder große Staatsperücke, die um 1625 aufkam und um 1655 bereits allgemein war. Sie machte, wie der Kanzlerherr von Ludwig sagte, den Menschen dem Löwen gleich. Und ihre bevorzugte Farbe war daher hellbraun oder blond. Ungefähr um dieselbe Zeit verschwand auch die letzte Andeutung des Bartes, die Fliege, und alle Welt ging rasiert. Das weibliche Gegenstück zur Allonge ist die Fontange, eine aus Spitzen, Bändern, Krausen und falschen Haaren getürmter Kopfschmuck, der sich nicht selten bis zu einer Höhe von 1,5 Metern erhob. Die landläufige Ansicht geht dahin, dass die Perücke durch die Kahlköpfigkeit Ludwigs des 13. entstanden sei, die Damen, die auch nicht zurückstehen wollten, zu Fontange griffen und ganz Europa dies dann aus Lakaienhaftigkeit nachgeahmt habe. Es gibt nun wohl kaum etwas Platteres und Falscheres als diese Auffassung. Zunächst hat, wie wir gehört haben, zu jener Zeit noch nicht die französische Mode Europa beherrscht, sondern die holländische. Und zumal eine Nullität wie Ludwig der 13. wäre zu allerletzt imstande gewesen, seinem Zeitalter eine Tracht zu diktieren. Die kulturelle Hegemonie Frankreichs beginnt erst mit Ludwig dem 14. Und gerade dieser hatte sich gegen die Perücke jahrzehntelang gesträubt, da er selbst sehr schönes langes Haar besaß und sie erst im Jahr 1673 aufgesetzt. Überhaupt ist kein Monarch imstande, eine Mode zu schaffen. Er kann es nur versuchen und sich damit lächerlich machen. Die Barttracht, es ist erreicht, und der österreichische Kaiserbart haben ihre Träger nur stigmatisiert, als Weinreisende und Mitglieder von Veteranenvereinen. Der um nichts schönere Kaiser Friedrich Bart hingegen hat nicht degradiert, weil er damals wirklich die vom Zeitgeist geforderte Mode war. Ferner muss man im Auge behalten, dass die Perücke keinen Augenblick den Zweck hatte, den Mangel eigenen Haares zu verdecken, wie die heutigen Toupets, sondern von allem Anfang an als Kleidungsstück gedacht war, als Zierde und Vervollkommnung der äußeren Erscheinung wie Federhut oder Schärpe. Und schließlich und vor allem ist es eine Albernheit, ein Weltereignis wie die Perücke, von der Glatze eines einzelnen Zeitgenossen herleiten zu wollen. Die Perücke ist das tiefste Symbol der Menschheit des 17. Jahrhunderts. Sie steigert und isoliert. Wir werden später sehen, dass dies die beiden Grundtendenzen des Zeitalters waren. Und sie stilisiert, gerade durch ihre Unnatürlichkeit. Sie war übrigens keine Novität in der Geschichte. Schon die vorderasiatischen Völker kannten sie und vor allem die Ägypter, deren Kultur ebenfalls von höchstem Stilgefühl getragen war. Sie bedienten sich sogar künstlicher Bärte. Derselbe Geist der Abstraktion, der ihre Pyramiden und Sphinxe schuf, hat ihnen die ornamental geflochtenen Haargebäude und die viereckig geschnittenen Umhängebärte aufgezwungen. Das flache 19. Jahrhundert hielt die ägyptische Kunst für primitiv. Jetzt beginnen wir langsam einzusehen, dass neben der unfassbaren Größe und Tiefe dieser Schöpfungen die gesamte abendländische Kunst primitiv erscheinen muss. Dass neben der unfassbaren Größe und Tiefe dieser Schöpfungen die gesamte abendländische Kunst primitiv erscheinen muss. Und auf demselben Wege müssen wir zu der Erkenntnis gelangen, dass auch die Sitten dieses Volkes nichts weniger als barbarisch und kindisch waren, sondern der Niederschlag eines Weltgefühls, das dem unsrigen zwar fremd ist, aber gleichwohl überlegen gewesen sein könnte. Zweifellos ist sowohl die ägyptische wie die kartesianische Perücke paradox. Aber jedes Kostüm ist paradox, weil es der bis zur Karikatur gesteigerte Ausdruck des Idealbilds ist, das sich die Menschheit in jedem einzelnen Zeitalter von ihrer physischen Erscheinung macht. Und paradox ist überhaupt jede Kultur, denn sie ist der Gegensatz der Natur, auch wenn sie, wie dies sehr oft, ja zumeist geschieht, mit ihr übereinzustimmen glaubt. Alle Kulturschöpfungen, von den Visionen des Künstlers und den Hirngespinsten des Philosophen bis zu den alltäglichen Formen des menschlichen Verkehrs, sind paradox oder mit einem anderen Worte unpraktisch. Eine Lebensordnung, in der alles Überflüssige und Zwecklose, alles Widernatürliche und Unlogische ausgeschaltet wäre, wäre nicht mehr Kultur, sondern reine Zivilisation. Aber eine solche reine Zivilisation ist eine fast unvorstellbare Monstrosität. Sie ist in der ganzen uns bekannten Geschichte der Menschheit niemals erblickt worden. Und es besteht die bestimmte Hoffnung, dass sie auch in der Zukunft niemals in die Welt treten wird. Der Kaffee. Das Charaktergetränk der Hochbarocke ist der Kaffee. Der von den Arabern und Türken, die ihn schon lange kannten, um die Mitte des Jahrhunderts eingebürgert wurde. Das erste europäische Kaffeehaus war das Virginia Coffee House, das 1652 in London eröffnet wurde und allmählich überall Nachahmung fand. In London entstand auch zuerst die Sitte, dass alle Parteien, Klassen und Berufe ihre bestimmten Kaffeehäuser hatten. Es gab papistische, puritanische, whigistische, royalistische Kaffeehäuser. Kaffeehäuser für Stutzer, für Ärzte, für Dirnen, für Handwerker. Wills berühmtes Kaffeehaus war das Literatencafé, in dem Dryden Circle zu halten pflegte. Ein Dichter, dessen Verse er dort gelobt hatte, war für die nächste Saison gemacht. Erst zwei Jahrzehnte später entstanden die ersten Kaffeehäuser in Frankreich. Die ersten Deutschen sogar erst zu Anfang der 80er Jahre. Aber sie fanden dann überall sofort den größten Zulauf. Besonders renommiert war zum Beispiel das erste Wiener Kaffeehaus, das der serbische Kundschafter Kolschitzki gleich nach der Belagerung mit den erbeuteten türkischen Kaffeeschätzen gegründet hatte. Um 1720 gab es in Paris bereits 300 Kaffeehäuser. Schon damals wurde in besonderen Zimmern gespielt. Am beliebtesten waren Billard und L'Ombre. Hingegen war das Rauchen nur in den ordinären Lokalen gestattet. Man kann sogar sagen, dass der Kaffee damals als allgemeines Tonikum eine noch größere Rolle gespielt hat als heutzutage. Er ist für jene rationalistische Zeit sehr bezeichnend, denn er stellt ein Anregungsmittel dar, das sozusagen nüchterne Räusche bewirkt. Voltaire zum Beispiel war ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Wenn er auch nicht gerade 50 Tassen im Tage oder viel mehr in der Nacht zu sich nahm, wie man behauptete, so konnte er doch ohne dieses Getränk nicht leben und arbeiten. Und dies spiegelt sich in seiner nervösen und durchsichtigen, überreizten und gleichsam überbelichteten Schreibweise sehr deutlich wider. Neben den Kaffee traten noch einige andere neue Genussmittel. Das Fruchteis. Der Schaumwein, erst ein Jahrhundert später Champagner genannt, dessen Herstellung durch die Erfindung des Korkverschlusses ermöglicht wurde, und die Schokolade. Das Lieblingsgetränk der Mexikaner, an das man sich aber in Europa erst gewöhnte, als man auf den Gedanken kam, es mit Zucker zu versetzen. Es wurde besonders in dem verarmten Spanien zu einem Volksnahrungsmittel, das nicht selten die ganze Mahlzeit bestreiten musste. Der Alkohol wurde aber durch Tee, Kaffee und Schokolade durchaus nicht verdrängt. Zumal die Deutschen waren als Wüstesäufer noch immer bewundert und berüchtigt. Aber auch die Franzosen und Engländer standen nicht erheblich hinter ihnen zurück, während die Südländer von jeher relativ mäßiger waren. Endlich wird auch die Gabel, der wir schon einige Male begegnet oder vielmehr nicht begegnet sind, als nützliches Essgerät anerkannt. Ihr Gebrauch, der noch in der ersten Hälfte des Jahrhunderts von den Satirikern als affektiert verspottet wurde, setzt sich um 1650 am französischen Hofe durch, um daraufhin allgemein akzeptiert zu werden. Bis dahin hatte man das Fleisch entweder mit der Hand oder, was für das Feinere galt, mit dem Messer zum Munde geführt. Eine neue Sitte ist auch das Hutabnehmen. Vorher hatte man beim Gruß die Kopfbedeckung entweder gar nicht berührt oder bloß in den Nacken zurückgestoßen. Die Reinlichkeit ließ auch in den höchsten Kreisen sehr viel zu wünschen übrig. Hier ist ein entschiedener Rückschritt zu verzeichnen. Die öffentlichen Bäder, die im ausgehenden Mittelalter und auch noch in der Reformationszeit allgemein verbreitet waren, verschwinden vollständig. Aber auch an privaten Badeangelegenheiten herrschte fast gänzlicher Mangel. Die Toilette bestand gewöhnlich darin, dass man die Hände in Wasser tauchte und sich das Gesicht mit ein wenig Eau de Cologne betupfte. Die Unterwäsche wurde erschreckend selten gewechselt und selbst im Bett des Sonnenkönigs gab es Wanzen. Der verschwenderische Gebrauch aller Arten von Parfums, Haarsalben und wohlriechenden Schminken ist unter diesen Umständen nur allzu begreiflich. Die Post. Die Beförderungsmittel sind noch recht primitiv. Erst gegen Ende des Jahrhunderts tritt der Wagen ebenbürtig neben das Reitpferd. Nicht ohne heftigen Widerstand, da viele fanden, er wirke verweichlichend und schädige die Pferdezucht. Immerhin gab es in den großen Städten schon Droschken, in Paris Fiacre genannt. Aber der Mittelstand bediente sich hauptsächlich der Portchaise oder Sänfte, obgleich auch diese, anfangs aus dem Gefühl heraus, dass es unwürdig sei, Menschen als Tragetiere zu benutzen, vielfach missbilligt wurde. Die höheren Stände hielten sich prachtvolle Karossen, die von Läufern begleitet und mit mindestens 4 Pferden bespannt waren, was nicht nur in der allgemeinen Großtuerei und Prunksucht, sondern auch in dem schlechten Zustand der Straßen begründet war. In jenem Zeitraum kommt es auch allmählich zur Ausbildung der Fahrpost, der regelmäßigen Stellwagenverbindungen, die entweder von Staatswegen oder durch Großunternehmer wie die Taxis in der Form hergestellt wird, dass an bestimmten Orten, den Relais, frische Pferde bereitstehen. Diese Stationen boten zumeist auch ermüdeten Reisenden Unterschlupf und so entstand das Gasthaus zur Post, die Keimzelle des Hotels. Der erste bequeme Reisewagen, die leichte zweisitzige Berline, wurde 1660 in Berlin gebaut und in ganz Europa nachgeahmt. Die Beförderungsgeschwindigkeit war sehr gering. Die Fahrt von London nach Oxford, die heute mit der Eisenbahn in einer Stunde zurückgelegt wird, dauerte 2 Tage. Und als eine neu eingerichtete Linie dazu nur noch 13 Stunden brauchte, erhielt sie wegen ihrer exorbitanten Schnelligkeit den Namen Flying Coach. Dass die Wagen umwarfen oder überfallen wurden, war etwas ganz Gewöhnliches. Noch beschwerlicher und unsicherer war der Verkehr zu Wasser. Eine größere Seefahrt galt für ein Abenteuer. Schiffbrüchige und Kämpfe mit Piraten wurden fast als eine Selbstverständlichkeit angesehen und bildeten den Hauptinhalt aller damaligen Reiseromane. Die Unterbringung in den engen, finsteren Räumen war sehr unhygienisch. Auch die Verpflegung, die ausschließlich im Pökelfleisch, Mehl und getrocknetem Gemüse bestand, führte zu häufigen Erkrankungen. Ob man überhaupt eine Verbindung bekam, war Sache des glücklichen Zufalls. Erst zu Anfang des 18. Jahrhunderts wurden die Packet Boats eingerichtet. Regelmäßig zwischen England und dem Festland verkehrende Schiffe, die zuerst Pakete und Briefe, später auch Personen beförderten. Isabella, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Gerne geschehen. Hast du zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Ich muss sagen, eigentlich nicht. Also Egon Friedell ist total, kennt man, man weiß und so weiter. Ich finde ihn recht schwierig eigentlich zu lesen, muss ich ehrlich sagen. Ja? Obwohl es eine sehr klare Sprache ist und eine sehr informative Geschichte ist. Aber es ist vom Rhythmus und von der Sprache zum Beispiel zum Lautlesen für mich viel schwieriger als leise zu lesen. Ja, also ihn einfach sozusagen als Informationsquelle auch zu benutzen und auch in der Sprache, in der er schreibt, es ist ja sehr, sehr bildhaft auch. Also trotz vieler Informationen hat man sehr viele Bilder dazu und das funktioniert eigentlich sehr schnell. Aber ich finde ihn eben, also zum Beispiel zum Lautlesen nicht einfach. Also wenn, dann ist er mir sozusagen als im eigenen Raum und in den eigenen vier Wänden nur für mich selbst irgendwie näher als jetzt eine gelesene oder eine vermittelte Geschichte. Ich habe eigentlich wenig, zum Beispiel wenig auch Kollegen gesehen und gehört, die Friedell gelesen haben. Öffentlich jetzt zum Beispiel. Oder vielleicht habe ich sie nur nicht besucht. Ja? Aber wenn, dann ist er mir näher sozusagen als als persönlicher, als Autor, den ich in vier Wänden lese. Lustig, dass du das jetzt sagst, weil ich habe Friedell kennengelernt mit, naja, war ich relativ jung, ich weiß gar nicht mehr, 12, 13, 14, durch einen Schauspieler, den du sehr schätzt, den Otto Schenk. Ah ja. Der ganz viel Friedell ja. in seinen ja, lustigen Abenden gelesen hat. Ja, ja, ja. Also ich habe, das ist schon richtig, ja, aber ich habe ihn nie Friedell lesen hören, immer nur andere Sachen. ja, das stimmt. Aber ich habe wirklich... Also ich kann mich nicht erinnern, jemanden Friedell lesen gehört zu haben. Da gibt es auch eine Verbindung zu dem Theater, an dem du mit Otto Schenk gespielt hast. Friedell. An den Kammerspielen? Naja, nicht. An der Josefstadt. An der Josefstadt. Ja. Friedell war Schauspieler an der Josefstadt und der Max Reinhardt. Ja, natürlich. War auch selber Theaterautor, hatte eine Judas-Tragödie geschrieben, die ich für nicht wirklich spielbar halte. Und hat selber in einem Essay mal geschrieben, also zwei Burgtheaterdirektoren mussten gehen, weil sie sie nicht gespielt haben, der dritte, weil er sie gespielt hat. Das ist natürlich auch paradox. Er spricht sehr nett vom paradoxen Leben, was ich übrigens sehr schön finde, wie er das beschreibt, das Unnatürliche, das Widernatürliche, das Übertriebene etc., wie wichtig das für eine Kultur ist und wie wichtig das für einen Zeitgeist ist. Ja. Also, dass es ohne dem keine Kultur gibt, ja, sondern eben faktisch nur Zeitgeist ist. Ja. Und das finde ich schon interessant. Du hast ja ein Stück geschrieben, das so mit der Allonge-Perückenzeit ein bisschen zu tun hat. Richtig, ja, verrechnet, richtig, dass wir gerade im Stadttheater in der Walfischgasse aufgeführt haben, das mittlerweile leider zu Ende ist, aber sehr gut gelaufen ist. Da hatten wir Allonge-Perücken, ja, das ist richtig, die natürlich die Herren auch sehr kleiden, muss man natürlich auch sagen. Ich finde sie ja sehr schön, also ich finde die Allonge-Perücken ja wirklich ganz toll. Ich finde sie super. Hast du dich damals mit der Zeit auseinandergesetzt, so wie du das Stück geschrieben und inszeniert hast? Ja, natürlich. Also gerade jetzt so dieses beginnende 17. Jahrhundert, auch später noch. Ich habe noch ein anderes Stück inszeniert, das im Jahr 1777 spielt, Oxygen, das vom Karl Gerassi ist, wo es um die Entdeckung des Sauerstoffs geht. Und Friedell schreibt ja auch später noch über diese Naturwissenschaften und über diese großen Entdeckungen in der Naturwissenschaft. Also das war eine unglaublich spannende Zeit. Ja. Da ist ja wahnsinnig viel passiert und wahnsinnig viel entdeckt. Oder Newton kommt jetzt ja auch als Thema, was ja spannend ist, weil das in der Newton ja im Stück verrechnet so eine große Rolle spielt. Und ich auch, wie schon gesagt, wäre ganz toll, den Newton noch zu lesen, ganz großartig. Der ja wirklich auch eine unglaubliche Persönlichkeit und wirklich natürlich ein Genie war, vielleicht menschlich nicht ganz der netteste Mensch auf Gottes weiter Erde, aber eine unglaublich spannende Persönlichkeit war. Also diese ganzen Dinge, die da passiert sind, eben wie auch Friedell schreibt über das Mikroskop und diese ganzen Entdeckungen und was man alles durch die Entdeckung des Mikroskops dann weiterentdeckt hat an Tieren, Menschen, Innereien des Menschen und Lichtgeschwindigkeit und ich weiß nicht was alles. Also es ist ja in der Naturwissenschaft hoch hergegangen, wenn man so sagen möchte oder darf. Also da hat sich wirklich unglaublich viel ereignet in dem Jahrhundert. Da ist wahnsinnig viel passiert. Sehr spannend. Deckt sich das Bild, das du davon gewonnen hast, mit dem, das Friedell da gibt? Ja, absolut. Also muss ich ehrlich sagen, was er auch schreibt zwischen Kunst und Natur und sich jedes Zeitalter sozusagen damit auseinandersetzt, die Kunst versucht, die Natur nachzubilden, aber in der Natur, in der so, also die Entdeckung der Natur, ja, so ein unglaubliches, also vielleicht gar nicht mal Thema war, sondern es ist passiert. Ja? Also man hat sich damit auseinandergesetzt und es ist passiert. Also ich glaube ja, dass Entdeckungen einfach teilweise passieren. Also man kann sich natürlich interessieren für bestimmte Dinge und sie auch weitertreiben, aber dass man dann sozusagen das Glück hat oder auch das Wissen hat, ja, zu sehen, was man entdeckt hat, zum Beispiel. Ja? Also zu begreifen, was einem da begegnet in der Natur oder was man da jetzt gerade entdeckt und das zu begreifen, das muss eine Entwicklung auch in der Zeit geben, um das überhaupt begreifen zu können und dann natürlich auch begreifbar zu machen. Und das, finde ich, hat der Friedel wunderbar beschrieben und das deckt sich für mich total in meinem Hineingraben in dieses Jahrhundert, was ich eben für verrechnet tun musste, tun wollte und auch getan habe. Ja. Und auch eben bei dem anderen Stück Oxygen über die Entdeckung des Sauerstoffs schon getan habe. Sehr, ja, sehr, sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen, auf jeden Fall. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Michael Markovici und Isabella Gregor. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 6. April 2010, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.